Abschnitt 8 aus David Copperfield, Band 4 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 23. Kapitel. Ich wähle einen Beruf. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, dachte ich viel an die kleine Emily und an ihre große Aufregung gestern Abend nach Marthas Fortgehen. Es kam mir vor, dass ich zur Kenntnis dieser häuslichen Schwächen und zarten Seiten in geheiligtem Vertrauen gekommen war und dass es Unrecht sei, selbst nur Steerforth etwas davon zu sagen. Gegen niemand fühlte ich eine zartere Empfindung als gegen das liebliche Mädchen, das meine Gespielin gewesen und das, wie ich fest überzeugt bin, auf das Hingebendste liebte. Was ich erfahren hatte, als in der Fülle ihrer Bewegung ihr Herz einen Augenblick durch Zufall vor mir offen dalag, jemals zu erzählen, und selbst Steerforth, das kam mir vor wie eine Rohheit, unwürdig meiner selbst, unwürdig des Schimmers unserer reinen Kinderjahre, der immer noch ihr Haupt umgab. Ich fasste daher den Entschluss, es als ein Geheimnis in meiner Brust zu bewahren, und dort gab es ihrem Bilde einen neuen Reiz. Während wir frühstückten, erhielt ich einen Brief von meiner Tante, dessen Inhalt von der Art war, dass ich glaubte, Steerforth werde mir einen Rat erteilen können. So beschloss ich, mit ihm darüber während unserer Heimreise zu sprechen. Vor der Hand hatten wir mit dem Abschiednehmen von unseren Freunden genug zu tun. Mr. Barkis war in seinem Schmerz über unsere Abreise gewiss nicht der Letzte von ihnen, und ich glaube sogar, er hätte uns seine Geldkiste noch einmal aufgetan und noch eine zweite Guinee geopfert, wenn er uns noch 48 Stunden in Yarmouth hätte zurückhalten können. Peggotty und ihre ganze Familie war voller Schmerz über unsere Abreise. Das ganze Geschäft Omer und Joram erschien an der Tür, um uns Lebewohl zu sagen, und Steerforth hatte so viele freiwillige Schiffer zur Begleitung, als unsere Koffer nach dem Wagen gebracht wurden, dass es uns selbst für das Gepäck eines ganzen Regimentes nicht an Trägern gefehlt hätte. Mit einem Wort, wir reisten ab, zum Bedauern und zur Bewunderung aller Beteiligten, und ließen viele Leute sehr betrübt zurück. »Bleiben Sie lange hier, Littimer«, sagte ich, als er neben dem Wagen auf die Abfahrt wartete. »Nein, Sir«, erwiderte er, »wahrscheinlich nicht sehr lange, Sir.« »Er weiß es bis jetzt selbst kaum«, bemerkte Steerforth leichthin. »Er weiß, was er zu besorgen hat, und wird es besorgen.« »Davon bin ich überzeugt«, sagte ich. Littimer griff in Anerkenntnis meiner guten Meinung von ihm an den Hut, und ich kam mir etwa 8 Jahre alt vor. Er griff noch einmal daran und wünschte uns glückliche Reise, und wir sahen zuletzt, wie er auf dem Trottoir stand, ein so ehrwürdiges Geheimnis wie eine ägyptische Pyramide. Einige Zeit lang sprachen wir nicht, denn Steerforth war ungewöhnlich stumm, und ich hatte genug zu tun mit meinen Gedanken, die sich mit den alten Umgebungen und den neuen Veränderungen, die während meiner Abwesenheit vielleicht dort vorgekommen waren, beschäftigten. Endlich fasste mich Steerforth, der in einem Augenblick heiter und gesprächig wurde, wie er alles in einem Augenblick werden konnte, beim Arm und sprach: »Nun, David, du bist ja ganz stumm. Was war mit dem Briefe, den du heute beim Frühstück erwähntest?« »Ah«, sagte ich und holte ihn aus der Tasche, »der ist von meiner Tante.« »Und was schreibt sie darin?« »Sie erinnert mich daran, dass der Zweck meiner Reise war, mich ein wenig umzusehen und zu denken«, gab ich zur Antwort. »Was du natürlich getan hast.« »Ich könnte es eben nicht sagen, die Wahrheit zu gestehen. Ich fürchte, ich habe es vergessen.« »Nun, so sieh du dich jetzt um und hole das Versäumte nach«, sagte Steerforth. »Wende die Augen rechts und du wirst ein flaches Land sehen mit viel Sumpf darin. Wende die Augen links und du wirst dasselbe sehen. Wende die Augen geradeaus und du wirst keinen Unterschied finden. Kehre dich rückwärts und Das sieht es gerade so aus. Ich lachte und erwiderte, dass ich in der ganzen Aussicht keinen geeigneten Beruf erblicke, was vielleicht ihrer Einförmigkeit zuzuschreiben sei. »Was sagt unsere Tante darüber?« frug Steerforth und blickte auf den Brief in meiner Hand. »Schlägt sie etwas vor?« »Allerdings«, sagte ich, »sie fragt mich, ob ich ein Proktor werden wolle. Was meinst du dazu?« »Das weiß ich nicht«, entgegnete Steerforth gleichgültig. »Du könntest ebenso gut das wie etwas anderes werden.« Ich konnte nicht umhin, über den gleichen Maßstab, den er an alle Berufsarten ohne allen Unterschied legte, zu lachen, und ich sagte es ihm. »Was ist ein Proktor, Steerforth?« sagte ich. »Es ist so eine Art mönchischer Anwalt. Er ist dasselbe bei einigen uralten Gerichten in Dr. Commons, eine stille alte Ecke beim St. Paul's Kirchhof. Was Solicitors bei den gewöhnlichen Zivilgerichtshöfen sind. Es ist ein Beamter, der den natürlichen Verlauf der Dinge eigentlich schon vor 200 Jahren hätte aufhören sollen zu sein. Ich kann es dir am besten erklären, wenn ich dir sage, was Dr. Commons ist. Es ist ein kleiner Ort in einer halbvergessenen Ecke, wo sie nach kanonischem Recht richten und allerlei Streiche mit uralten Ungeheuern von Parlamentsakten spielen, von denen 3/4 der Welt nichts wissen, während das andere Viertel der Meinung ist, sie wären versteinert unter dem Äquator ausgegraben worden. Es ist ein Ort, der ein altes Monopol in Testaments- und Ehesachen und Prozessen wegen Schiffen und Booten hat.« »Dummes Zeug, Steerforth«, rief ich aus, »du willst doch nicht sagen, dass eine Verwandtschaft zwischen nautischen und kirchlichen Sachen bestünde?« »Das nicht, mein Lieber«, erwiderte er, »aber wohl, dass beide von denselben Leuten in Dr. Commons geführt und entschieden werden. Wenn du erst einmal hinkommst, so wirst du sie durch die Hälfte der nautischen Wörter in Youngs Marine-Wörterbuch stolpern hören, in Sachen der Nancy gegen die Sarah Janet, wegen Beschädigung durch Zusammenstoßen oder weil Mr. Peggotty und die Schiffer von Yarmouth während eines Sturmes dem Ostindienfahrer Nelson mit einem Anker und Tau zu Hilfe gefahren sind, und dann kommst du ein anderes Mal hin und findest sie vertieft in die Zeugenaussagen gegen einen der schlechten Aufführung angeklagten Geistlichen, und der Richter in dem Schiffsprozess ist vielleicht Advokat in der Sache des Geistlichen oder umgekehrt. Sie sind wie die Schauspieler. Jetzt ist einer der Richter und dann ist er kein Richter. Jetzt ist er das eine und dann ist er etwas anderes. Und dann ist er wieder etwas anderes, aber es ist immer ein sehr angenehmes, profitables, kleines Privattheatergeschäft, aufgeführt vor einer ungewöhnlich auserlesenen Zuhörerschaft. Aber Advokat und Proktor ist nicht ein und dasselbe?« fragte ich etwas verwirrt. »Nein«, erwiderte Steerforth. »Die Advokaten müssen auf der Universität den Doktor machen, und deshalb weiß ich auch von Ihnen etwas. Die Proktoren nehmen die Advokaten an. Beide bekommen sehr hübsche Honorare, und im Ganzen machen sie ein außerordentlich gemütlich Geschäftchen. Im Ganzen würde ich dir anempfehlen, dich für Dr. Commons zu entscheiden, David. Du musst wissen, sie bilden sich etwas auf ihre Vornehmheit ein, wenn dir das etwas ausmacht.« Ich zog bei dem etwas karikierten Bilde, das Steerforth eben entworfen hatte, seine Eigenheiten in gehörigen Betracht und fühlte mich, wenn ich an das gesetzwürdige und altertümliche Aussehen dachte, dass ich unwillkürlich mit der stillen alten Ecke nicht weit von St. Paul's Kirchhof verband, nicht abgeneigt, auf den Plan meiner Tante einzugehen. Sie überließ mir übrigens ganz die Entscheidung und sagte mir ganz offen, dass es ihr bei dem neulichen Besuch bei ihrem Proktor, als sie ihr Testament zu meinen Gunsten habe umändern lassen, eingefallen sei. »Das ist jedenfalls ein sehr lobenswertes Vorhaben unserer Tante«, sagte Steerforth, als ich ihm davon sagte, »und verdient alle Aufmunterung. Blümchen, mein Rat ist, dass du dich für Dr. Commons entscheidest.« Mein Entschluss stand jetzt fest. Ich erzählte dann Steerforth, dass mich meine Tante in der Stadt erwartete, das meldete sie mir im Briefe, und dass sie sich auf eine Woche in einem Hotel Garni in Lincoln's Inn Field, das eine steinerne Treppe und eine Tür im Dache hätte, eingemietet habe. Denn meine Tante war fest überzeugt, dass in jedem Hause in London jede Nacht eine Feuersbrunst drohe. Wir vollendeten den Rest unserer Reise in größter Heiterkeit, indem wir manchmal wieder auf Dr. Commons zu sprechen kamen und uns schon in die noch ferne Zeit versetzten, wo ich ein Proctor sein werde, was Steerforth so drollig darzustellen wusste, dass wir beide sehr lustig waren. Als wir unser Reiseziel erreichten, nahm er Abschied mit dem Versprechen, mich übermorgen zu besuchen, und ich fuhr nach Lincoln's Inn Field, wo ich meine Tante auf mich warten fand. Wenn ich unter der Zeit eine Reise um die Welt gemacht hätte, so hätten wir uns nicht freudiger begrüßen können. Meine Tante weinte geradezu, als sie mich umarmte und sagte, indem sie sich zu lachen stellte, dass, wenn meine arme Mutter noch am Leben wäre, dieses kleine Närrchen gewiss Tränen vergossen haben würde. »Du hast also Mr. Dick zu Hause gelassen, Tante«, sagte ich. »Das tut mir leid. Ach, Janet, wie geht's?« Als Janet mit einem Knicks dankte, bemerkte ich, dass das Gesicht meiner Tante sehr lang wurde. »Auch mir tut es sehr leid«, sagte meine Tante und rieb sich die Nase. »Ich habe keine Stunde Ruhe gehabt seit meinem Hiersein, Trot.« Ehe ich fragen könnte, warum, fuhr sie schon fort. »Ich bin überzeugt«, sagte meine Tante, indem sie die Hand mit bekümmerter Gefasstheit auf den Tisch legte, »dass Dicks Charakter nicht geeignet ist, sie Esel fernzuhalten. Ich bin überzeugt, es fehlt ihm die nötige Entschiedenheit.« Ich hätte lieber Janet zu Hause lassen sollen, und dann hätte ich vielleicht ruhig sein können. Wenn ein Esel über meinen Rasen gegangen ist, sagte meine Tante mit Nachdruck, so war es heute Nachmittag um 4 Uhr. Ein kalter Schauer überlief mich vom Kopf bis zur Zehe, und ich wusste, es war ein Esel. Ich versuchte, sie zu trösten, aber sie wies jeden Trost zurück. »Es war ein Esel«, sagte meine Tante, »und es war der mit dem Stutzschwanz, auf dem die mörderische Schwester ritt, als sie zu uns kam.« Meine Tante gab Miss Murdstone nie einen anderen Namen. »Wenn es einen Esel in Dover gibt, dessen Keckheit ich am allerwenigsten ertragen kann, so ist es dieser«, sagte meine Tante und schlug auf den Tisch. Auch der Versuch Janets, meine Tante zu beruhigen, wurde von dieser zurückgewiesen. Das Abendessen wurde gut serviert und aufgetragen, obgleich die Zimmer meiner Tante sehr hoch waren. Ich weiß nicht, ob sie für ihr Geld so viel steinerne Stufen als möglich haben oder in nächster Nähe der Türe im Dach sein wollte, und bestand in einem Huhn, einem Beefsteak und Gemüse, die vortrefflich waren und die ich mit vielem Appetit verzehrte. Meine Tante dagegen hatte ihre eigenen Gedanken über Londoner Lebensmittel und aß nur wenig. »Ich glaube, dieses arme Huhn ist in einem Keller ausgekrochen und aufgezogen«, sagte meine Tante, »und ist nicht an die Luft gekommen, außer auf einen Fiakerstand. Ich hoffe, das Steak ist Rindfleisch, aber ich glaube es nicht. Nichts ist echt hier in der Stadt mit Ausnahme des Kotes.« »Meinst du nicht, dass das Huhn vom Lande sein könnte, Tante?«, sagte ich. »Gewiss nicht«, entgegnete meine Tante, »es würde einem Londoner kein Vergnügen machen, etwas Echtes zu verkaufen.« Ich wagte nicht, diese Meinung zu bestreiten, aber ich ließ mir das Abendessen schmecken, was meiner Tante sehr zur Befriedigung gereichte. Als der Tisch abgeräumt war, machte ihr Janet das Haar, damit sie die Nachtmütze aufsetzen konnte, die künstlicher gebaut war als gewöhnlich, wegen eines möglichen Feuers, sagte meine Tante. Darauf nahmen wir am Feuer Platz. Und dann machte ich ihr nach gewissen feststehenden Regeln, von denen selbst nicht die leichteste Abweichung geduldet wurde, ein Glas weißen Glühwein und eine Scheibe Toast in lange, dünne Streifen geschnitten. Damit sollte der Rest des Abends vergehen. Meine Tante saß mir gegenüber und trank ihren Glühwein mit dem Toast und sah mich unter dem Besatz ihrer Nachtmütze hervor wohlwollend an. »Nun, Trot«, fing sie an, »was sagst du zu dem Proktor? Oder hast du noch nicht darüber nachgedacht?« »Ich habe viel darüber nachgedacht, liebe Tante, und bin deshalb viel mit Steerforth zu Rate gegangen. Ich finde sehr großen Gefallen daran, ausnehmenden Gefallen.« »Nun, das ist herrlich«, sagte meine Tante. »Nur ein Bedenken habe ich, Tante.« »Nur heraus damit, Trot«, erwiderte sie. »Sieh, ich möchte wissen, Tante, ob, da dies ein privilegierter Beruf ist, mein Eintritt nicht sehr teuer zu stehen kommen würde.« »Dich einschreiben zu lassen, kostet gerade 1.000 Pfund«, sagte meine Tante. »Das macht mir wirklich Sorge, liebe Tante«, sagte ich und rückte meinen Stuhl näher an sie heran. »Das ist sehr viel Geld. Du hast schon viel ausgegeben für meine Erziehung und hast mich in jeder Hinsicht so freigebig ausgestattet, als es nur möglich war. Gewiss gibt es manchen Beruf, den ich ohne besondere Auslage anfangen könnte und in dem ich doch alle Aussicht hätte, es mit Fleiß und Ausdauer zu etwas zu bringen. Bist du sicher, dass es nicht besser wäre, es auf diese Weise zu versuchen? Weißt du bestimmt, dass du so viel Geld entbehren kannst und dass es recht ist, es auf diese Weise auszugeben? Ich bitte dich bloß, meine zweite Mutter, das zu überlegen. Bist du dessen gewiss?« Meine Tante aß das Stückchen Toast, was sie eben im Munde hatte, vollends auf, wobei sie mich fest ansah. Dann setzte sie das Glas auf den Kaminsturz, legte die Hände auf ihrem Schoße übereinander und sagte: »Liebes Kind, wenn ich einen Lebenszweck habe, so ist es der, dich zu einem glücklichen und verständigen Menschen zu machen. Ich habe es mir vorgenommen. Und auch Dick. Ich wünschte, manche Leute könnten Dicks Äußerungen über diese Sache hören. Sein Scharfblick ist wunderbar. Aber kein Mensch weiß, was für einen Verstand dieser Mann hat, ich ausgenommen.« Sie hielt einen Augenblick inne, um meine Hand zu ergreifen, und fuhr fort: »Es hilft nichts, Trot, sich an die Vergangenheit zu erinnern, wenn sie nicht einigen Einfluss auf die Gegenwart ausübt. Vielleicht hätte ich mich mit deinem armen Vater besser vertragen können. Vielleicht hätte ich mich mit dem armen Kinde deiner Mutter besser vertragen können, selbst nachdem ich deine Schwester Betsy Trotwood hinterging. Als du als armer, verlassener Knabe, bestaubt und reisemüde, zu mir kamst, dachte ich dies vielleicht. Von dem Tage an bis heute, Trot, bist du immer mein Stolz und meine Freude gewesen. Niemand anders hat auf mich Ansprüche. Wenigstens«, hier stockte sie zu meiner Verwunderung und wurde verlegen, »nein, niemand anders hat auf mich Ansprüche, und du bist mein Adoptivkind. Ich verlange nur, dass du mir in meinem Alter ein guter Sohn bist und es mit meiner Laune nicht so genau nimmst. Und du wirst mehr tun für eine alte Frau, deren beste Lebenszeit nicht so glücklich und zufrieden war, als sie hätte sein können, als diese Frau für dich tut.« Dies war das erste Mal, wo ich meine Tante von ihrer früheren Lebensgeschichte sprechen hörte. In der anspruchslosen Weise, wie sie es tat und davon abbrach, lag eine Großherzigkeit, die ihr allein schon meine Liebe und Verehrung erworben hätte. »Wir sind jetzt schon in allem einig, Trot«, sagte meine Tante, »und wir brauchen nicht weiter davon zu reden. Gib mir einen Kuss und wir wollen morgen früh nach dem Frühstück zu den Dr. Commons gehen.« Bevor wir zu Bett gingen, plauderten wir noch lange miteinander. Mein Schlafzimmer befand sich mit dem meiner Tante auf einer Flur, und es störte mich nicht wenig, als sie im Laufe der Nacht bei mir anklopfte, so oft sie in der Ferne Fiakers Rollen hörte und mich frug, ob ich die Spritzen nicht höre. Aber gegen Morgen schlief sie ruhiger und störte mich nicht weiter. Gegen Mittag machten wir uns nach der Expedition der Herren Spenlow und Jawkins in Dr. Commons auf den Weg. Meine Tante, die auch noch die andere vorgefasste Meinung von London hatte, dass jeder, dem sie begegnete, ein Taschendieb sei, gab mir ihre Börse, in der sich 10 Guineen und einiges Silbergeld befanden, zum Aufheben. Wir waren bis in die Nähe des St. Paul's Kirchhofes gekommen, als meine Tante plötzlich ihre Schritte beschleunigte und sehr geängstigt aussah. Ich bemerkte zu gleicher Zeit, dass ein ärmlich gekleideter, verdächtig aussehender Mann, der uns erst eine Weile aufmerksam angesehen, jetzt hinter uns herkam und meine Tante anstieß. »Trot, lieber Trot«, flüsterte mir meine Tante erschrocken zu und drückte mir den Arm. »Ich weiß nicht, was ich tun soll.« »Beunruhige dich nicht«, sagte ich, »es ist hier nichts zu besorgen. Tritt in einen Laden und ich will bald mit dem Kerl fertig werden.« »Nein, nein, Kind«, entgegnete sie, »um alles in der Welt, sprich nicht mit ihm. Ich bitte dich, ich befehle es dir.« »Aber ich bitte dich, liebe Tante«, sagte ich, »es war nichts als ein frecher Bettler.« »Du weißt nicht, was er ist«, entgegnete meine Tante, »du weißt nicht, wer er ist. Du weißt nicht, was du sprichst.« Wir waren unter der Zeit in einen Torweg getreten und er war ebenfalls stehen geblieben. »Sieh ihn nicht an«, sagte meine Tante, als ich mich zornig umwandte, »sondern besorge mir einen Fiaker und erwarte mich auf dem Paulskirchhofe.« »Dich erwarten?«, wiederholte ich. »Ja«, erwiderte meine Tante, »ich muss allein gehen. Ich muss mit diesem Mann gehen.« »Mit ihm, Tante? Mit diesem Mann?« »Ich weiß, was ich spreche«, gab sie zur Antwort, »und ich sage dir, ich muss. Besorge mir einen Fiaker.« So sehr mich ihr Benehmen in Verwunderung setzte, fühlte ich doch, dass ich einen so entschieden ausgesprochenen Willen gewähren musste. Ich ging eilig ein paar Schritte und rief einen Fiaker an, der eben leer vorbeifuhr. Ich hatte kaum Zeit, den Tritt herabzulassen, als meine Tante schon einstieg und der Unbekannte ihr folgte. So ernstlich bittend winkte sie mir mit der Hand zu gehen, dass ich ihr unwillkürlich sofort gehorchte. Währenddem hörte ich, wie sie zu dem Kutscher sagte, »Fahre nur zu, wohin es ist«, worauf sich der Fiaker in Bewegung setzte. Es fiel mir jetzt wieder ein, was mir Mr. Dick gesagt hatte und was ich damals für eine Täuschung seiner Sinne gehalten hatte. Ich konnte nicht bezweifeln, dass dieser Unbekannte derselbe sei, von dem er so geheimnisvoll gesprochen, obgleich ich nicht im Mindesten denken konnte, von welcher Art sein unzweifelhafter Einfluss auf meine Tante sein mochte. Nachdem ich eine halbe Stunde auf dem Kirchhof gewartet hatte, sah ich den Fiaker wieder kommen. Er hielt vor mir und meine Tante saß allein darin. Sie hatte sich noch nicht genug von ihrer Aufregung erholt, um den beabsichtigten Besuch sogleich machen zu können. Sie forderte mich auf, mich mit in den Wagen zu setzen und dem Kutscher zu sagen, eine Weile langsam die Straße auf- und abzufahren. Sie sagte weiter nichts als, »Liebes Kind, frage mich niemals, was er war, und sprich nicht davon, bis sie ihre Fassung vollkommen wieder gewonnen hatte, wo sie dann sagte, dass sie wieder ganz ruhig sei und dass wir aussteigen könnten. Als sie mir ihre Börse gab, um den Kutscher zu bezahlen, bemerkte ich, dass die Guineen nicht mehr darin waren, sondern nur das einzelne Silbergeld.« Ein kleiner, niedriger Torweg führte uns zu Dr. Commons. Bevor wir noch viele Schritte hinter uns hatten, schien das Geräusch der Stadt wie durch Zauber in eine mildernde Ferne zurückzutreten. Ein paar stille Höfe und schmale Gänge brachten uns in die Expedition von Spenlow und Jorkins, in deren Vorzimmer 3 oder 4 Schreiber tätig waren. Einer derselben, ein kleiner, hagerer Mann mit einer steifen braunen Perücke, die wie von Pfefferkuchen gemacht aussah, stand auf, um meine Tante zu begrüßen und wies uns in Mr. Spenlows Zimmer. »Mr. Spenlow ist auf dem Gericht, Madam«, sagte er, »aber es ist dicht nebenan und ich werde sogleich nach ihm schicken.« Während wir warteten, benutzte ich die Gelegenheit, um mich umzusehen. Das Möblement des Zimmers war altmodisch und bestaubt, und das grüne Tuch auf dem Schreibtisch hatte ganz die Farbe verloren und war welk und bleich wie ein alter Spitalgast. Es lagen viele beschriebene Rollen darauf, einige bezeichnet mit Konsistorialgericht, andere mit Arkosgericht, andere mit Prärogativengericht, andere mit Admiralitätsgericht, noch andere mit Delegiertengericht, so dass ich davon Veranlassung nahm, mich zu fragen, wie viel es wohl Gerichte geben möchte und wie lange es dauern würde, bis ich sie alle verstünde. Außerdem bemerkte ich verschiedene dicke Wälzer voll notariell aufgenommenen Zeugenaussagen, stark gebunden und in einzelne Abteilungen zusammengesetzt, für jeden Rechtsfall eine, als ob jeder eine Geschichte von 10 oder 20 Bänden wäre. Alles dies sah sehr einträglich aus und gab mir einen angenehmen Begriff von den Geschäften eines Proctors. Ich musterte mit zunehmendem Wohlgefallen diese und andere ähnliche Gegenstände, als man draußen eilige Tritte hörte und Mrs. Spenlow in einem schwarzen, mit weißem Pelz besetzten Talar hereintrat. Es war ein kleiner Herr mit hellblondem Haar, untadelhaften Stiefeln und weißem Halskragen von der steifsten Sorte. Er war sehr knapp und ordentlich zugeknöpft und musste sich sehr viel Mühe gegeben haben mit seinem Backenbart, der sehr sorgfältig gelockt war. Seine goldene Uhrkette war so schwer, dass ich auf den Einfall kam, er müsste, um sie herauszuziehen, einen starken goldenen Arm haben, wie er über den Läden der Goldschläger zu sehen ist. Er war so sorgfältig angezogen und so steif, dass er sich kaum verbeugen konnte und, wenn er ein paar Papiere auf seinem Pult ansehen wollte, den ganzen Körper vom Ende des Rückgrates an bewegen musste wie eine Gliederpuppe. Meine Tante stellte mich ihm vor und er begrüßte mich mit großer Höflichkeit. Er sagte dann: »Sie gedenken also, bei uns einzutreten, Mr. Copperfield? Ich erwähnte neulich zufällig gegen Miss Trotwood, mit einer höflichen Verbeugung, dass bei uns eine Stelle leer sei. Miss Trotwood war so freundlich zu bemerken, dass sie einen Neffen habe, der ihr sehr am Herzen liege und für den sie ein anständiges Unterkommen suche. Diesen Neffen habe ich wahrscheinlich jetzt das Vergnügen.« Wieder eine Verbeugung. Ich verbeugte mich dabei mit und erwiderte, meine Tante habe mir gesagt, es sei eine Stelle erledigt und ich glaube, ich werde Gefallen daran finden, dass ich mich nicht zum Eintritt unbedingt verpflichten könnte, bis ich etwas mehr davon kennengelernt hätte. Und dass ich, obgleich ich das mehr für eine Formsache halte, voraussetzte, ich würde versuchsweise eintreten können. »Oh, gewiss, gewiss«, sagte Mr. Spenlow, »wir schlagen in unserem Geschäft immer einen Monat vor, einen Probemonat. Ich würde mich glücklich schätzen, 2 Monate oder 3 oder eine unbestimmte Zeit anzubieten, aber ich habe einen Associé, Jorkins.« »Und das Lehrgeld ist 1000 Pfund, Sir?« frug ich weiter. »Und das Lehrgeld, Stempel mit eingeschlossen, ist 1000 Pfund«, sagte Mr. Spenlow. »Wie ich schon gegen Miss Trotwood bemerkte, werde ich nicht von selbstsüchtigen Beweggründen geleitet, weniger vielleicht als viele andere. Aber Mr. Jorkins hat seine Ansichten über diese Sache und ich halte es für meine Pflicht, Mr. Jorkins' Meinung zu achten. Mr. Jorkins meint, 1000 Pfund sei zu wenig.« Ich vermute, sagte ich immer noch in der Hoffnung, meiner Tante etwas ersparen zu können, dass es nicht Gebrauch ist, einen eingeschriebenen Lehrling, wenn er sich besonders nützlich macht und seinen Beruf vollkommen gründlich erlernt, ich konnte nicht umhin zu erröten, denn es klang so sehr wie Selbstlob, in den letzten Jahren seiner Lehrzeit. Mr. Spenlow hob den Kopf gerade weit genug aus dem Halstuch und antwortete ohne die letzten Worte, Salär zu geben, abzuwarten. »Nein, ich wüsste nicht, wie ich selbst über diesen Punkt denken würde, Mr. Copperfield, wenn ich nicht gebunden wäre. Mr. Jorkins ist unerbittlich.« Mir wurde ordentlich Angst vor diesem schrecklichen Jorkins, aber ich fand später, dass es ein sanfter Mann von etwas trägem Temperament war, der im Geschäft selbst stets unbemerkt im Hintergrund blieb und dessen Name immer als der des hartnäckigsten und unbarmherzigsten Menschen dargestellt wurde. Wenn ein Schreiber höheren Salär haben wollte, wollte Mr. Jorkins nichts davon wissen. Wenn ein Klient langsam im Bezahlen der Kosten war, so bestand Mr. Jorkins unerbittlich auf Zahlung. Und so höchst unangenehm diese Sachen Mr. Spenlow waren, Mr. Jorkins drang auf eine Schuldverschreibung. Das Herz und die Hand des guten Engels Spenlow wären immer offen gewesen ohne den hartherzigen Dämon Jorkins. In späteren Jahren habe ich noch andere Häuser kennengelernt, die ihre Geschäfte nach dem Prinzip Spenlow und Jorkins betrieben. Es wurde verabredet, dass ich meinen Monat Probezeit anfangen sollte, sobald es mir beliebe, und dass meine Tante bis zu seinem Ende weder in der Stadt zu bleiben noch alsdann wiederzukommen brauche, da ihr der Kontrakt ohne Beschwerde zur Unterschrift nach Hause geschickt werden konnte. Als wir das abgemacht hatten, erbot sich Mr. Spenlow, mir den Gerichtshof zu zeigen. Ich nahm das Anerbieten an und wir gingen fort, ließen aber meine Tante zurück, denn sie wollte sich, wie sie sagte, an keinen solchen Ort wagen und hielt, glaube ich, alle Gerichtshöfe für eine Art Pulvermühlen, die jeden Augenblick auffliegen können. Mr. Spenlow führte mich durch einen gepflasterten Hof, umgeben von ernsten, unbeworfenen Häusern, nach den Schildern an den Türen und den Namen der Doktoren zu schließen, die Amtswohnungen der gelehrten Advokaten, von denen Steerforth gesprochen, und in einen großen dunklen Saal, fast wie eine Kapelle. Der obere Teil desselben war durch ein Gitter von dem Rest geschieden, und dort saßen an beiden Seiten einer erhöhten Bühne in Hufeisenform auf bequemen, altmodischen Lehnstühlen in roten Talaren und grauen Perücken die Doktoren des Gerichts. In der Spitze des Hufeisens lugte über einem kleinen Pulte aus einer großen Perücke das Augenpaar eines alten Herrn hervor, der fast wie eine Eule aussah und in dem ich den Vorsitzenden Richter kennenlernte. Innerhalb des Hufeisens, etwas niedriger, saß an einer langen grünen Tafel verschiedene andere Herren von Mr. Spenlows Rang, wie er in schwarze Talare mit weißem Pelz verbrämt gekleidet. Ihre Halstücher kamen mir im Allgemeinen sehr steif und ihre Blicke sehr stolz vor, aber in dieser letzten Hinsicht bemerkte ich sogleich, dass ich ihnen Unrecht getan hatte, denn als zwei oder drei derselben aufzustehen und eine Frage des Vorsitzenden Richters zu beantworten hatten, konnte es keinen schläfrigeren Anblick geben. Das Publikum, bestehend aus einem Burschen mit einem dicken wollenen Schal und einem heruntergekommenen Herrn, der aus seinen Taschen heimlich Brotkrumen aß, wärmte sich an einem Ofen in der Mitte des Saals. Die schläfrige Stille des Ortes wurde nur durch das Prasseln des Feuers und die Stimme eines der Doktoren unterbrochen, der langsam durch eine ganze Bibliothek von Zeugenaussagen wanderte und unterwegs manchmal eine Pause machte, um bei einer Beweisführung zur Erquickung vorzusprechen. Im Ganzen habe ich noch nie einen so gemütlichen, schläfrigen, altmodischen, zeitvernichtenden kleinen Familienparteien beigewohnt. Und ich fühlte, ihr anzugehören müsse für jeden Charakter ein besänftigendes Opiat sein, außer für einen Klienten. Sehr befriedigt mit dem träumerischen Charakter des Ortes, gab ich Mr. Spenlow zu verstehen, dass ich vor der Hand genug gesehen und wir verfügten uns wieder zu unserer Tante, mit der ich alsbald die Commons verließ, nachdem ich noch beim Herausgehen bei Spenlow und Jorkins, als die Schreiber einander zuflüsternd mit ihren Federn auf mich deuteten, meine große Jugend sehr lebhaft gefühlt hatte. Wir erreichten Lincoln Infields ohne neue Abenteuer, außer dass wir einem unglücklichen Esel begegneten, der peinliche Erinnerungen in meiner Tante erweckte. Wir hatten noch eine lange Unterhaltung über meine Zukunftspläne, als wir in unserer Wohnung angekommen waren, und da ich wusste, wie sehr sie sich nach Hause sehnte und, geplagt von ihren seltsamen Gedanken über Feuer und Taschendiebe, sich keine Stunde in London einheimisch fühlen konnte, so drang ich in sie, sich wegen mir keine Sorge zu machen, sondern ungescheut mich selbst zu überlassen. »Auch daran habe ich schon gedacht, liebes Kind«, erwiderte sie, »ein kleines möbliertes Logis ist in Adelphi zu vermieten, Trot, das ausgezeichnet für dich passen muss.« Nach dieser kurzen Einladung holte sie aus ihrer Tasche eine sorgfältig aus einer Zeitung herausgeschnittene Anzeige des Inhalts, dass in der Buckinghamstraße in Adelphi einige möblierte Zimmer mit der Aussicht auf den Fluss als passende Wohnung für einen der jungen Herren, Mitglieder der Rechtsschulen, zu vermieten und sogleich zu beziehen seien. Der Preis war billig und sie konnten für einen Monat abgelassen werden. »Das passt ja vortrefflich, Tante«, rief ich aus, ganz erfreut von der Aussicht, eine eigene Wohnung zu beziehen. »So komm«, erwiderte meine Tante und nahm sogleich wieder den Hut, den sie eben erst abgelegt hatte. »Wir wollen's uns ansehen.« Wir gingen aus. Die Anzeige wies uns an Mrs. Crupp im Hause selbst, und wir klingelten an der Küche, wo wir Mrs. Crupp zu finden hofften. Erst als wir 3 bis 4 Mal geläutet hatten, erschien Mrs. Crupp in Gestalt einer wohlbeleibten Dame in einem flanellenen Unterrock unter einem Nanking-Überkleid. »Ich möchte Ihre Zimmer ansehen, Madame«, sagte meine Tante. »Für diesen jungen Herrn?« frug Mrs. Crupp und suchte in der Tasche nach ihren Schlüsseln. »Ja, für meinen Neffen«, sagte meine Tante. »Sie werden Ihnen gewiss gefallen«, bemerkte Mrs. Crupp. Wir folgten ihr die Treppe hinauf. Sie befanden sich im obersten Stock des Hauses, ein großer Vorzug im Auge meiner Tante wegen der Feuersgefahr, und bestanden aus einem kleinen dunklen Eintrittszimmer, wo man kaum etwas sehen konnte, einem kleinen Vorratszimmer, in dem man gar nichts sehen konnte, einem Wohnzimmer und einem Schlafgemach. Die Möbeln waren etwas alt und verschossen, aber genügten mir, und dem Versprechen gemäß war der Fluss vor den Fenstern. Da mir die Wohnung gefiel, so zogen sich meine Tante und Mrs. Crupp in das Vorzimmer zurück, um über die Bedingungen zu verhandeln, während ich im Wohnzimmer auf dem Sofa sitzen blieb und kaum an die Möglichkeit zu denken wagte, Inhaber einer so ausgezeichneten Wohnung zu werden. Nach einem Zweikampf von einiger Dauer kehrten sie zurück, und zu meiner Freude sagte mir Mrs. Crupp und meiner Tante Gesicht, dass die Sache abgemacht sei. »Sind das die Möbeln des letzten Mieters?« frug meine Tante. »Ja, Madam«, sagte Mrs. Crupp. »Was ist aus ihm geworden?« frug meine Tante. Mrs. Crupp wurde von einem beschwerlichen Husten befallen, der ihr nur mit einiger Mühe zu sagen erlaubte, »Er wurde hier krank, Madame, und, mein Gott, und starb.« »Ach, und woran starb er?« »Er starb von Trinken«, sagte Mrs. Crupp im Vertrauen, »und vom Rauchen.« »Rauchen? Sie meinen doch nicht Ofenrauch?« sagte meine Tante. »Nein, Madame«, erwiderte Mrs. Crupp, »Zigarren und Pfeifen.« Kurz, da meine Tante sah, wie sehr mir die Wohnung gefiel, so nahm sie dieselbe vorläufig für einen Monat und wenn dann keine Kündigung erfolgte, auf das ganze Jahr. Mrs. Crupp hatte die Wäsche und das Kochen zu besorgen, alles andere war bereits abgemacht, und Mrs. Crupp verpflichtete sich ausdrücklich, dass sie mich stets wie einen Sohn lieben werde. Ich sollte übermorgen einziehen, und Mrs. Crupp sagte, sie danke dem Himmel, dass sie wieder für jemand zu sorgen habe. Auf dem Nachhausewege sagte mir meine Tante, sie vertraue, dass das Leben, welches ich jetzt anzufangen im Begriff stehe, werde mir einen selbstständigen und festen Charakter verleihen, und weiter verlange sie nichts. Sie wiederholte das mehrere Male am folgenden Tage, während wir die Hierhersendung meiner Bücher und Sachen von Canterbury regelten. Ich benutzte die Gelegenheit, um einen langen Brief an Agnes zu schreiben, dessen Besorgung meine Tante auf sich nahm. Um diese Einzelheiten nicht zu weit auszudehnen, füge ich noch hinzu, dass sie für alle meine möglichen Bedürfnisse während des Probemonats auf das Ausreichendste sorgte, dass Steerforth ihr und mir zur großen Überraschung vor ihrer Abreise nicht erschien, dass ich sie in Sicherheit in der Dover Landkutsche schon im Voraus erfreut über die baldige Demütigung vagierender Esel mit Janet an ihrer Seite sitzen sah, und dass, als die Kutsche fort war, ich mich dem Darfi zuwandte und an die Tage dachte, wo ich durch seine unterirdischen Gewölbe streifte und an die glücklichen Veränderungen, welche mich wieder ans Licht gebracht haben. Ende von Abschnitt 8. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 30. Dezember 2024.